Als Experten wächst die Sorge vor einer Eskalation. Jörg Ratsch berichtet. Rund 25 Millionen Koranexemplare wollen die Salafisten unter die Leute bringen, in Fußgängerzonen und übers Internet. Sicherheitsexperten sind aber alarmiert. Zum einen, weil hinter der Koranverteilung radikale Islamisten stehen und jetzt auch noch, weil rechte Gruppen angeblich Gegenaktionen vor Moscheen planen. Die Koranverteilung lehnt der Zentralrat der Muslime in Deutschland ab. Das Wort Gottes werde hier als PR-Gag instrumentalisiert, so die Kritik. Wie kam es zu dem schweren Zugunglück in Hessen? Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Nach ersten Erkenntnissen prallte der Regionalzug gegen das stehende Baufahrzeug. Der Bagger wurde wahrscheinlich an der Unfallstelle auf das Gleis gesetzt, hieß es von der Deutschen Bahn. Bei dem Unfall kamen 3 Menschen ums Leben, 13 weitere wurden verletzt. Die Benzin- und Dieselpreise sind in den vergangenen 12 Monaten um 7,7% gestiegen. Das treibt die Autokosten insgesamt hoch. Laut ADAC wurden Kauf und Haltung binnen eines Jahres um über 3% teurer. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten stiegen dagegen nur um 2%. Bei einer Explosion in einer Pariser Anwaltskanzlei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Laut einer Nachrichtenagentur explodierte am Nachmittag in der Kanzlei eine Granate. Die Polizei sprach von einem Unfall, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Nach Angaben des Senders steckte die Granate in einem Paket. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Hummel, dem Tri-AG Autohaus im Gewerbegebiet Kippenheim. Renault, Dacia und über 400 hervorragende Gebrauchtwagen. www.tri.ag. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Bühl stockt es und staut es. Auf der B3 Offenburg Richtung Appenweier stockt es ebenfalls und in Appenweier gibt es Stau, hat André gemeldet. Und rund ums Offenburger Ei momentan wieder Verkehrschaos pur, mehrere Kilometer Stau. Also Offenburg raus stehen sie eigentlich schon offenbar kurz nach Offenburg gleich. Geblitzt wird auf der B28 in Bad Peterstal beim Krankenhaus, auf der B33 zwischen Biberach und Steinach, auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel kurz vor der Ausfahrt Offenburg und auf der B500 Baden-Baden stadtauswärts Höhe City. Es ist die Sache die, dass wir jetzt kurz unsere Tamagotchis füttern müssen, die Diddlemaus knuddeln und sie in die zarten Hände von Charlie 2000 entlassen, der diverse Mashups aus den 90ern vorbereitet hat, die sonst keiner hat, der diverse Remixes dabei hat, der nette Geschichten erzählen wird aus seinen wunderbaren Zeiten aus den 90er Jahren. Es war, Sven, ich würde sagen, es war uns ein Fest, oder? Auf jeden Fall. Also ein geiler Hit nach dem nächsten. Also ich kam aus der Begeisterung, stehe gar nicht mehr raus. Bin richtig erschöpft. Und richtig tolle Hörermails, richtig tolles Feedback. Könnt ihr uns gerne noch weiter schicken. Wir lesen das den ganzen Abend und freuen uns drüber. Und vielleicht machen wir sowas wieder mal einen ganzen Tag. Dann aber nur mit Hits aus den 40er Jahren. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Den anderen vielleicht. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Ja, jetzt geht's los! Hä? Was? 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Hit Radio Uhr, einfach näher dran. Alles bloß nicht langweilig. Hit Radio Uhr.

Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio Ohren. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Also nur dran. It's a source companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices. Free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. It's a passion. Oh, check this out. So when I say rhythm is a dancer. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, in Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Get up and party! Listen. We'll be right back. Danach schau mal, wer kann sich an den Song noch erinnern? Wochenlang die Nummer 1. Rofo, let's go. Rofo, let's go! Ja, heute war ja den ganzen Tag 90er Spezial bei Hitradio und da mache ich auch ein bisschen mit Nachtschwärmer. Da sind nämlich für jeden jede Menge Erinnerungen dabei. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer, lauter. Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Love. 19.37 Uhr. Willkommen nach Schwemmer. Hier geht's ins Wochenende. Meine Plage ist auch schon da. Anscheinend habe ich den immer an der Backe. Oder wie sehe ich das? Peck, du erinnerst dich an Charlie. Du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Oh yeah. Ja, leider. Da machst du aber wieder so ein Gesicht, Erl. Was sollte nicht stimmen? Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein. Yeah, die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Also nur. Power ins Wochenende. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. We'll be right back.

Morgen ist der Tag, morgen ist Charlie 2000 in Kelsundheim. Und zwar feiert da die mobile Diskothek Blackout, der Schnucki, sein 10-jähriges Comeback. In Kelsundheim in der Niedereichhalle. Und da bin ich als Gast-DJ da. Morgen Samstag nach Schwärmer. Einlass 21 Uhr sehe ich hier. Wunderbar. Und letzten Freitag war ich ja nicht da, habt ihr das ohne mich ausgehalten? Ich hoffe doch. Tja, Einbildung ist auch eine Bildung, ja. Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh Mann, das war der Wahnsinn Event mit DJ Antoine. Habt ihr die Videos gesehen und die Bilder? Absoluter Wahnsinn. Und das geht weiter nach Schwärmer. Heute Freitag, Abi-Party. Abi-Spezial, Wodka Lemon 1,50, Warsteiner 1 Euro bis 24 Uhr. Und morgen, Codex Club in Aachen. Morgen Samstag feiert Alex Christensen, Popstar, U96 Alex Christensen, seinen Geburtstag im Codex in Aachen. Und es findet der Videodreh zu seiner neuen Alex C. Single statt. Und parallel Hangover Pop Edition. Hangover Pop Edition. Das geht so. Für jedes Teil, das ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr. Maximal 3 Stück. Zum Beispiel gekaufte Musik-CD, Bravo-Star-Poster, Konzertkarte, Trainingsjacke, Sonnenbrille, Stofftier, Kondom oder BH. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also je 5 Euro Freiverzehr. Morgen Samstag. Alex Christensen, morgen da. Codex Club in Aachen. Und wie gesagt, nach meiner Sendung um 23.03 Uhr etwa schaltet es ja um. Da kommt live aus dem Codex. Das ganze Programm bis um 3 Uhr nach Schwärmer. Bei mir hier gibt's 90er Spezial. Are you ready? I am.

Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Langsam bin ich ganz komplett hier. Hallo Kelly. Earl, deine Tochter ist hier. Die kann mir ja mal ein bisschen assistieren, oder? Die war doch sogar zu doof für die Grundschule. Nee. Bei mir, da reicht das vollkommen. Ja, Kelly, oder? Wenigstens will mich jemand wegen meinem Verstand. Genau. Oh, ich glaub das einfach nicht. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Another dream, but always you. And the night I dream for, oh, so true. Ja, mach schon mal 90er Spezial. Was sagt man dazu? 24-7 war das gerade eben vorher. 20.13 Uhr, willkommen Nachtschwärmer. Das war La Bouche.

90er Spezial. Und willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Hier ist die Radio, hier ist Freitag, hier geht's ins Wochenende. Ich traue mich gar nicht richtig reinzugehen, Natschera. Da kommen solche tollen 90er Songs aus alten Tagen. Gut, die doofe Witzecke. Fangen wir mal ganz klein an. Sag mal, bist du nicht diejenige, die vergangenen Samstag bei der Party nackt auf dem Tisch getanzt hat? Oh Mann, da musst du aber früh gegangen sein. Einen haben wir noch, eh? Eine Stewardess mit sehr großen Möpsen beugt sich zum Passagier runter und fragt lächelnd: Kaffee oder Tee? Der Passagier ist ein bisschen verwirrt und fragt: Na, in welcher ist das? Was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Yeah. Yes, Sir. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Ja, das sind so die Tanzflächenknüller aus den 90ern, ein Teil davon. Wir haben zwischenzeitlich 20.35 Uhr und willkommen Nachtschwärmer. Einen darf man nicht vergessen in den 90ern, da war ja seine Geburtsstunde sozusagen. Ihr kennt ihn? Ich kenne ihn. Hä? Al, komm. Deo! Deo! Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Doch sehe ich in der Haustür meinen roten Pudel, dann fasse ich mir mit der Hand vor Schreck an die Nudel. Ja, ich hatte ja nichts anderes erwartet. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Jetzt kommt gleich der richtige Kick. Gib Vollgas! I told these niggas I was coming back to bust their ass. Okay, Remix! Don't this shit make a nigga wanna... Bust a bus back and just put a lock on the town. Uh-huh. Now my bitches be coming from miles around. See, they be coming because they know how to guard it. Turn it up. Now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas are looking and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas. You niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Now that's the way that it goes. Uh-huh. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. Come on. See, we can make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy already know, I turn suppose. Turn it up. Shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on. While she trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her jump. Uh-huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh-huh. Then I beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell of the sex. Spraying on a Chanel. Turn it up. Then they tried to walk with the struts, so no one could tell. Come on. How a nigga got in their butt, made everything jail. Come on. Got a chicken while like a nut, she blow up my cell. Come on. Can't get enough with the kid, I put her under my spell. What? No, but try to mommy move it along. Uh-huh. If you know your body, then get to removing your thong. Uh-huh. To the whip and back of the truck, it's where you belong. After the yak, to be the type of raunchy shit that turn you turn it up. Street niggas are striking because my movement is strong. Come on. See my money is long. All my bitches is with me. See how they singing the song. Look how we get in the stick and we be picking them long. I let them serious.

Da kommt er, Alex Christensen. Da feiert sein Geburtstag im Codex. Gleichzeitig ist es ein Thema oder ein Date zum Videodreh zu seinem neuen Alex C. Single, die jetzt bald rauskommt. Hangover Go-Go Girls gibt's. Hangover Popstar Edition. Und morgen Samstag nach Schwärmer bekommt ihr für jedes Teil, aber maximal 3 Stück, gekaufte Musik-CD, Bravo-Star, Poster, Konzertkarte, Trainingsjacke, Sonnenbrille, Stofftier. Bekommt ihr 5 Euro bis 24 Uhr. Ein Haken muss ja dran sein. Ja! Yeah. Codex Club in Aachen. Und nach meiner Sendung schaltet sie um ins Codex. Da ist dann Live-Übertragung. Darf ich nur einen Song bringen vom Alex Christensen? Also nicht das U96, das wird ja überall rauf und runter gespielt. Das ist auch erschienen und ziemlich in den Clubs ist auf jeden Fall gut gelaufen. Aufgepasst, Alex Christensen, Spezial. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Uns 2, 3, 4. Steht still, du bist das Einzige, was ich will. Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist deine Seele, die zu mir spricht. Du bist der Song, der mich durchdringt, der mein Herz zum Rasen bringt. Hast mein Leben auf den Kopf gestellt, du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt, Arsch der Welt. Arsch der Welt. Ja, wie gesagt, auch so ein Alex Christensen Spezial. Power Radio. Einfach näher dran. It's time to get busy. Ja, ich bin wieder bei den 80ern gelandet. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Größer, besser, packender. Also der da. Nein, der da. Radio. Einfach nur. Ich habe noch ein paar Leckerbissen, 90er-mäßig Nachtschwärmer. Aber einigen wir uns darauf, wenn ich ein Mashup bringe, wo also mehrere Songs drin sind, wenn mindestens ein 90er drin ist, gilt das. Ja? Das ist nämlich nicht immer so wie hier Usher. Das ist natürlich kein 90er, ganz klar. Aber Axel F. Oder ist das noch 80er? Wer weiß. Es kommen Mails rein. Dankeschön, Steiner Michael aus Holzgerlingen. Oha. Dann schönen Dank an den Budewitz Matthias aus Rheinau. Dann hat hier ein Mail geschrieben, die Felicitas Krämer. Das lege ich im Uwe ins Fach. Wegen den Karten. Oder einfach hingehen. Der Uwe ist ja meines Wissens im Kinzigtal. Ja, das hat mich so angemacht, die 90er-Party, den ganzen Tag hier schon. Dass wir ab und zu 90er mit reinbringen. Jetzt wieder, okay. Oh ja, eine 90er, das ist ja ganz klar, ohne Freestyle nicht vorzustellen. Yeah. 90er Freestyle. 1, 2, 3, 4.

Freestyle-Spezial. Also in den 90ern, da war das Pflicht in jeder Diskothek. Zwischenzeitlich ist das ja in manchen Diskotheken verpönt, Nachtschwärmer. Stellt euch mal das vor. Egal, ich bring's morgen in Sundheim. Ganz klar. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Mein Freund L, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Wie gefällt dir mein Abstecher? In die 90er, erzähl mal. Oh Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ach, du hast ja gar keine CDs. Du hast doch einen alten Plattenspieler. Kannst du dich erinnern? Und deine Platten sind kaputt. Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Nee. Weg hier. Nachtschwärmer, hier ist L Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Bewahre uns. Was ist der Hammer auf Radio O? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Fällt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night.

nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Bitch, go to me. Who am I? Mr. Baddest partner. I'm in the game, y'all boys by costas. Real life Robin Hood, no costume. No goon, no goblin, I'm a monster. Cuban American boy, swabbing politically incorrect since I was born. The boys think hot shit. Till they hot little ass, you feel hot shit. Hot you, that's you, that's who, that's me. Keep skating on thin ice like Gretzky. Catch nine from the nine like Gretzky. Let's see, thank you, casino, Joe Pesci. This ain't games, no SBs. He's a gangster, he's a thug. Einen darf ich noch bringen, dachte ich mal, bevor der doofen Witze-Ecke. Aber das ist nämlich der gleiche Song. Also die Pigo, aber. Und das wird vor allem den Frauen gefallen. Ladies, aufgepasst! Ich lach mir den Arsch ab. Hast einen kleinen Penis, du hast einen kleinen Penis. Yeah, du Stricher, du Stricher. Du denkst, du wärst der Coolste. Doch hast einen kleinen Penis, du hast einen kleinen Penis. Yeah. Ja, du Kacker, du laberst. Ja, redest drum, du wärst hier ja ein Star. Diese Warze auf der Nase ist der Hammer. Und vergiss nicht, du bist hässlich, du Spaß. Yeah. Opfer, Opfer, ey, ich lach mir den Arsch ab. Hast einen kleinen Penis, du hast einen kleinen Penis. Yeah, du Stricher, du Stricher, du denkst, du wärst der Coolste. Doch hast einen kleinen Penis, du hast einen kleinen Penis. Yeah. Schmerzlass nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, ist das klar? Ecke. Hier ein paar ganz herrliche Männeranmachsprüche. Zum Beispiel. Er sagt, ich bin so schlecht im Bett. Das musst du erlebt haben. Oder der da. Sex macht schlank. Lass uns gemeinsam abnehmen. Spezial. Oh Gott, sag mir, ich habe einen Gehirntumor und das ist nur ein Nebeneffekt von der Chemotherapie. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Aber jetzt kommt's. Das strapaziert ist ja nicht so. So hat jeder was davon. Ja! Pepper, 21.39 Uhr nach Schwärmer. Seid gegrüßt. Wie sieht's bei Bandys aus? Was gibt's Neues, hä? Oh nein, da bahnt sich was an, oder? Ich will Sex. Ich auch, aber ich sehe keinen Grund, dich da hineinzuziehen. Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. Einfach näher dran. look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Sexy and I know it. Ich schweife mal kurz bei den Neuen ab, noch einen Song und dann bin ich wieder bei den 90ern zurück nach Schwärmer, ganz klar. Zeit für die Werbung. Bis gleich nach Schwärmer. Alaf! Hilau!

Also, wie gesagt, morgen, Samstag, 14. April. Sehen wir uns. Okay. You gotta come along and see the people rocking and chiming about. Oh ja, und eine Woche später ist ja in Aachen die Kneipenparty. Da bin ich im Codex, im kleinen Club. Genau. Codex Club in Aachen. Und das war das Stichwort. Oh, sometimes I get a good feeling. Allen vielen Dank, die da waren bei DJ Antoine. So, heute Abi-Party wieder mal. Abi-Spezial, Wodka Lemon 1,50, Warsteiner 1 Euro bis 24 Uhr. Also, schlagt zu nach Schwärmer. Da hat auch schon Vorverkauf stattgefunden, aber Abendkasse ist auch okay. Und dann ist da morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Alex Christensen. Alex Christensen ist morgen da. Er feiert seinen Geburtstag. Gleichzeitig ist ein Videodreh zu seiner neuen Single. Und die ganze Party hat die Überschrift Hangover Pop Edition. Und dass das so richtig Spaß macht nach Schwärmer, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, wenn ihr Folgendes mitbringt. Entweder eine gekaufte Musik-CD, ein Bravo-Star-Poster, vielleicht ein altes von den Kellys, wer weiß. Ich guck mir's dann an. Konzertkarte, eine Trainingsjacke, Sonnenbrille, Stofftier oder ein BH in Klammer. Jede Größe steht hier am Flyer. Wow. Okay. Das ist also morgen Samstag im Codex. Und nach 23 Uhr schaltet sie um. Da kommt die Live-Übertragung direkt aus dem Codex. Codex Club in Aachen. Alles klar. Jetzt geht's los, 90er Spezial. Jetzt geht's los. Look, brother, there's a new groove, there's a new thing. Gets down to the nitty gritty. Yeah, that's it. Check yourself. Ja, super. Was denkt ihr, was hat das drin war? AC/DC, ganz klar, Fatboy Slim, Daft Punk, James Brown. 90er Spezial mit kleinen Rock-Elementen drin, ja? Hallo, ich bin der Rechner. Du befindest dich im Audioserver. Bitte gib dein Passwort ein. Was ist denn das Passwort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnt ihr jetzt mal das Passwort eingeben? Zugang erteilt. Beginnen jetzt einmächtig mit der Abspielung. Welcome back to the Headbangers Ball. Ricky Rackman here. Now, I don't know that much about how the industry charts and stuff like that works, but as far as street buzz goes, I can tell you honestly, I have never heard of a band getting a bigger buzz quicker than this band, and I'm not saying this seriously because they're here. Okay. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Y'all ready for this? Woo! Shatter like a shatter, Staubsauger, Spankelstecher, Professorin. Träumen auch von FKK in Rockstar-Pose. Kopfgeldjäger, Reiseleiter, Kleisterbeiter. Schreien, rüsseln, rülpsen, rotzen, rammeln, reiern. Rick James und Deichkind. Ich guck mal nach meinen Mails hier. Ich möchte alle grüßen, die mich kennen, besonders den Matthias Budewitz, der diese Sendung wie jeden Freitag hört. Ich wünsche allen Hitradio hören. Frohes Wochenende, Sandro aus Rheinau. Und der Gregor Dudek. Bitte noch Grüße an Doris und Finja Fasnach. Der Marc aus Freiburg wünscht sich was Italienisches. Ja, kommt noch. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist Hand. Every once in a great while, there's a seismic shift. Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. So, jetzt gehen wir auf die Tanzfläche der 90er. Das wird fett. Hitradio Ur präsentiert die große Alex Christensen Geburtstagsparty im Codex Club Aachen. Feiert mit 20 Jahre DJ-Karriere, 1000 Auftritte weltweit. Alex Christensen alias U96 live 14. April ab 22 Uhr im Codex Aachen. Uhr 12, Mann, wie die Zeitung vergeht. 22.13 Uhr schon. Wow. Ich muss Gas geben, Nachtschwärmer. Aus dem Weg, jetzt kommt die Stadtreinigung. Und jetzt, Ladies und Gentlemen, eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. Nachtschwärmer Spezial. Yeah, sie war ne Death Metal Rocker. Braut, bitterfüß und voll versaut. Die Sorte gehört dich auch mit dem Hocker vom Hocker haut. Sie stand auf Head Triple Bang. Ich Triple Bangte mit beim Blick in die Sterne. Hörten wir gerne Rammstein und Kiss. Sie saugt mich ständig und an Tisch immer auf XXX. Auf ihrem Hintern stand gesprochen stark. Den Profit, fällt dich hoch, so, den Profit. Sonst wärst du auch. Wochenende Pitch, machst denn mit? Guck dich hoch. Denke groß, sei aktiv, halt dich fit, fit, fit, fit, fit, fit. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich auf. Ich auf. Den Profit, sonst. Du brauchst Konkurrenz, keine Fans. Do your fucking job till the end. Mach dich beim Chef beliebt. Weg dich hoch. Auf. Mach dich ab, what the fuck. Den Profit. Sonst. Fick dich, ich will Christi, push dich, deal dich, klatsch dich, drück dich, halt dich, zwing dich, stech dich, griff dich, zäch dich, roll dich. Sonst wärst du ausgesiedelt. Mach dich beim Chef beliebt. Auch wenn es kompakte Meeting, noch ne Schippe drauf, rauf, rauf, rauf. Fick dich, ich will Christi, push dich, deal dich, klatsch dich, rück dich, halt dich, zwing dich, stech dich, griff dich, zäch dich, roll dich. Fick dich, pack dich, mäh dich hoch, kratz dich, wäsch dich, schleim dich hoch, kick dich, box dich, schlaf dich hoch. Fick dich, fick dich. Heute noch zum Chef, besser jetzt. Fick dich hoch. Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg. Beim Chef beliebt. Auch. Du brauchst Konkurrenz, keine Fans. Do your fucking job till the end. Ich schieß dich, red dich, flash dich, schlag dich, krieg dich, press dich, füg dich, treib dich, löff dich, schraub dich, will dich. Komm, steiger den Profit. Bück dich hoch. Da ich kenn, bück dich auch. Halt die Deadline ein, so ist fein. Es ist wieder Zeit für die Werbung. Bis gleich, Nachtschwärmer. Hört mal her. Jetzt kommt die Schöner Wohnen Immobilien in Offenburg. Ihr kompetenter Partner seit 18 Jahren, wenn es um den Kauf oder Verkauf von Immobilien geht. Schönerwohnen-immo.de. Wenn es um Ford geht, sind wir ganz groß. Auch in Offenburg, im Gewerbegebiet Elgersweier. Ernst und König, der größte Ford-Händler Badens. Ernst und König, wir bewegen Baden. Mehr Infos unter ernst-könig.de. Hier steigt eine Party. Das wird fett. Hitradio Ohr präsentiert die große Alex Christensen Geburtstagsparty im Codex Club Aachen. Feiert mit. 20 Jahre DJ-Karriere, 1000 Auftritte weltweit. Alex Christensen alias U96. Live, 14. April ab 22 Uhr im Codex Aachen. Weitere Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. In der Tat. Das reißt es raus. Breakdown! Manche Dialekte sind einfach nur sexy. Mach's halt. Drehen wir ein Bächli zusammen oder noch besser, ein ganzer Fluss. Wir können miteinander tanzen, aber lass deine Hände bieder. Menschenskind hab ich ein Prägel im Gesicht. Will ich zu viel gesoffen hab halt. Jeden Montag neu. Charthits und Popklassiker auf gut Badisch. Unsere Übersetzung charmant sympathisch. Natürlich auch im Podcast auf hitradioohr.de. Carrie, was? Ich seh's dir doch an. Wie heißt er? Er? Hm? Glaubst du, ich gebe mich mit einem zufrieden? Es sind drei, wenn du es genau wissen willst. Drei? Ja, und ich möchte, dass du sie auch kennenlernst. Dr. Wiedmann, Dr. Bernhard und Kollegen in Oberkirch. Carrie, ja? Das ist doch meine Zahnarztpraxis. Sie müssen nicht in die Wüste gehen, um einen Rauch von Las Vegas zu spüren.

been with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and the khakis in our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no man, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. Ja, super, Urgent. 22:28 schon wieder. Hallo, Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Sita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? Frau Leger kommt mit leichten Bauchschmerzen zum Arzt. Dieser untersucht sie und verschreibt anschließend ein Moorbad. Erstaunt fragt sie ihn, wie denn das Moorbad gegen Bauchschmerzen helfen soll. Ja, meint der Arzt, helfen tut es eigentlich nicht. Das ist nur, damit sich sich schon mal an den Eindruck feuchter Erde gewöhnen. Das ist hart. Urgent. Ein Paar sitzt zusammen und sie sagt, du, ich hatte heute einen seltsamen Traum, Schatz. Ich hatte heute Nacht einen Traum, ich träumte von einem Kessel voller Pimmel. Er war meiner auch dabei, ja. Ganz unten. Und vor allem, er war der kleinste von allen. ich hatte auch so einen komischen Traum. Ich träumte von einem Kessel voller Muschis. Sie, war meine auch dabei? Er, ja. Der Kessel stand darin. Nearly 14 billion years ago, expansion started way before the Earth began to cool. The outros began to drill me in. All the mountains we built around the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. Bang! Das ist der Bauer Zwornengel! Hallo, Leute! Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. What? Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148. Nur noch kurz die Welt retten. Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halleri, halleri, hallero. Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Wo ist nur ein Katzenklo? Nachtschwärmer Spezial. Geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das doch. Es entspannt mich, leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal, denn ein Dippet vor dem Aufstehen, leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone, leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe, leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt, leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für den Karma, schlecht für die Zukunft. Kommt schlecht für den Job, doch leider geil. Peter Putz von Pizzabäcker, Proktologen. Wollen lieber Puppeln, Pöbeln, Prügeln, Drogen. Leider geil. Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter. Sehnen sich nach Koppeltankung durch den Trichter. Seelen, Klempner, Fiebe, Fruchter, Astronauten. Würden gern den Weltraum schunkeln. Ja, 22.34 Uhr, nachschmal ich. Ich muss mich in die Ecke stellen, da hat jemand DJ Panda gewünscht. Das war damals der 90er auch der Überhammer. Ich finde ihn nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Leider geil. Die Bank schickt eine Rechnung, ich mach sie nicht auf, ich schmeiß sie Müll. Leider geil. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich leg mich wieder hin. Leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist. Leider geil. Die Platte von Leichen war nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind. Leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schrulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend. Leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa. Leider geil. Das kennt leider geil. Leider geil. Oh, Einer der göttlichsten Italo-Songs, die es gibt. Ha? Ken Leslow, Tonight. Am Freitag, es geht ins Wochenende, Nachtschwärmer! Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Ach, bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es! You can never pass me.

Wir haben einen besseren Platz. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Okenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. Aachen, festhalten. Die Hitradio Ohr Partynacht kommt nach Aachen. Überall Musik und Party, ganz Aachen ist da unterwegs. Samstag, 21. April. Live-Bands und DJs in 18 Locations. Tickets für 8 Euro in allen teilnehmenden Kneipen. Der Pflichttermin am 21. April. Viel Spaß wünscht die Winzergenossenschaft Wald-Ulm. Wald-Ulmer Weine, weil es einfach schmeckt. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Also Nachtschwimmer. Der liebe Charlie ist morgen Samstag in Kelsundheim in der Niedereichhalle. Da ist nämlich von Blackout, die mobile Diskothek, das 10-jährige Jubiläum. 10-jähriges Comeback, muss ich so sagen. Das ist richtig. Der Schnucki, der feiert 10-jähriges Comeback. Und da bin ich als Gast-DJ da, Nachtschwärmer. Auf nach Sundene. Einlass 21 Uhr. Wir sehen uns. Und eine Woche später ist da in Aachen die Stadt, die Kneipenparty. Da bin ich im Codex, im Blind Club. On the road again. Codex Club in Aachen. Connection complete. Yeah. Da geht's wieder ab, Nachtschwärmer, auch gestern schon wieder. Heute ist Abi-Party. Abi-Spezialangebot, Wodka Lemon 1,50, Warstein 1 Euro bis 24 Uhr. Also, lasst es laufen. Offizielle Abi-Party. Ja. Codex Club in Aachen. Und dann kommt morgen Samstag. Alex Christensen Geburtstagsparty. Zuletzt hat man ja bei Popstars gesehen, da war er ja in der Jury. Er ist auch bekannt unter Jasper Fox, da hat er ein paar Knaller abgelassen, die auch in den Charts waren. Jasper Fox. Aber sein bekanntester Hit ist ja das Boot, ne? U96. Und da heißt es morgen Hangover Popstar Edition. Außerdem ist der Videodreh zur neuen Alex C. Single. Also es müssen jede Menge Leute da sein dazu. Und da gibt es ein Lock-Angebot. Das gilt auch wieder bis 24 Uhr. Jedes Teil, das er mitbringt, bekommt ihr 5 Euro. Also gekaufte Musik-CD, Bravo-Star, Poster, Konzertkarten, Trainingsjacke, Sonnenbrille, Stofftier, BHs. Bringt mit, was ihr wollt, aber maximal 3 Stück, also 15 Euro dann, ne? Ist das okay? Codex Club in Aachen. Morgen Samstag im Codex in Aachen. Mein Echo stimmt heute irgendwie nicht. Hat wieder der Schuhverkäufer hier rumgespielt. Aber im Großen und Ganzen lässt er mich in Ruhe. Alles da! Ja! Ist ja der Wahnsinn! Wahnsinn! Denn jetzt kommt's knüppeldick! Schräger! Lauter! Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Affengeil, ha? Mir fehlen die Worte. Der Jürgen Dorschner hat ein Mail geschickt. Danke für den tollen Freitag. Ich hoffe, nächsten Freitag wieder am Start. Natürlich, jeden Freitag. Grüße das ganze Hit-Radio-Ohr-Team. Und wenn es machbar wäre, alle meine Fahrschüler. Fahrschüler. Ja, gut. Ja, ich setze es fort nächsten Freitag auch wieder 90er. Ab und zu spezial. Ich habe noch jede Menge besondere Wünsche hier. Was machen wir da? Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. David Guetta und Snoop Dogg. And Rihanna. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Sticks in the air, I don't care how to understand it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Come on, come on, I like it, come on, come on, I like it. Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So rock it, rock it, make you give it up, give it up. Did you say my name? Like the jersey, jersey. Shut down the game. Be my head coach. So pick it, pick it, and let me take me out. Till you can taste the wind. Do it again and again. Till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Da fällt gerade ein, wie geht's meinem Freund Charlie Harper? Wow, kaum hat er $30 in der Hand, schon bekommt er eine Gehirnblutung. Und, habt ihr schon... Nein. Es ist noch nichts passiert, nur ein paar Küsse und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Bist du eine Klosterschwester? Sag doch einfach Ständer. Nur du wirkst schwul, während du es mit zwei Frauen treibst. Let it rain over me. Miss Worldwide. I'm rising so high. I'm ein schönes Wochenende an alle. Bis kommenden Freitag. Ja, das kommt, sag auch noch was. Nee, er ist schon eingeschlafen. Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. Die USA verlangen eine scharfe Reaktion der Weltgemeinschaft auf den Raketenstart in Nordkorea. Und sie warnen das Regime in Pjöngjang vor einem weiteren Atomtest. Dann müsste Nordkorea mit noch schärferen Sanktionen und zusätzlichen Schritten rechnen, sagte ein US-Sicherheitsberater. Der UN-Sicherheitsrat in New York hat sich bisher noch nicht auf eine Antwort geeinigt. Radikale Islamisten wollen morgen in mehr als 30 deutschen Städten Koranexemplare verschenken. Der Verfassungsschutz wertet die Aktion als Versuch, Propaganda zu betreiben und neue Anhänger zu rekrutieren. Der Salafismus ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein Sammelbecken für gewaltbereite Islamisten. In Deutschland gibt es rund 2500 Anhänger. Salafisten orientieren sich streng am Koran und verstehen sich als Vertreter des wahren Islam. Die terroristische Sauerlandgruppe stand zum Beispiel unter einem solchen Einfluss. Salafisten wollen eine Gesellschaft nach den Regeln der islamischen Rechtsordnung Scharia. Der Verfassungsschutz hat die Anhänger in Deutschland